Was heißt mit Sammlung beten? Es heißt bedenken, dass wir mit Gott sprechen und deshalb müssen wir voll Ehrfurcht und Andacht beten und so weit wie möglich die Zerstreuungen meiden. Das heißt, jeden dem Gebet fremden Gedanken meiden, ausschließen. Gut anfangen und sich sammeln, die Gegenwart Gottes versetzen, wie es auch die Heiligen, die Lehre des geistlichen Lebens immer betonen, und die Zerstreuungen so weit wie möglich ausschließen. Jeden dem Gebet fremden Gedanken meiden, abweisen.